Kundgabe 8796. Empfangen am 2.4.1964. Jeder Mensch muss die Konsequenzen ziehen aus seinem Wissen. Das lasset euch gesagt sein, dass vor mir nichts Äußerliches gilt, dass ich nur das bewerte, was dem tiefsten Herzen entsteigt. So wie ihr glaubet, mich zu ehren durch formelle Handlungen, verrichtet ihr eine Art Götzendienst, von dem ihr euch jedoch lösen sollet, um desto inniger mir verschmolzen zu sein, um meine Gegenwart in euren Herzen möglich zu machen, die völlig unabhängig ist von äußeren Formen und Gebräuchen und eben auch nur dort stattfinden kann, wo allein das Herz spricht. Immer wieder sage ich euch, dass ihr die reine Lehre Jesu verunstaltet habt, dass ihr Menschenwerk hineinverflochtet und diesem Menschenwerk nun größere Bedeutung zumesset als meinem Evangelium, das nur die beiden Gebote der Liebe umfasst. Denn wer in der Liebe lebt, der verbürgt meine Lehre. Ihr könnet aber alle menschlichen Anforderungen, die ihr meinem Evangelium hinzugefügt habt, noch so gewissenhaft befolgen. Ist die Liebe nicht in euch, die ich euch lehrte, dann sind jene Handlungen völlig wertlos. Sie tragen eurer Seele nicht den geringsten Vorteil ein, verwirren euch Menschen nur in der Weise, dass ihr glaubt, eurer Pflicht Genüge getan zu haben. Doch jede pflichtgemäße Handlung ist schon deshalb völlig wertlos, weil sie den menschlichen Willen ausschließt. Und wird auch freiwillig den menschlichen Anforderungen entsprochen, so können sie doch nicht den Segen in sich tragen, den ein einziges Werk der Liebe in sich trägt. Wer aber innige Liebe zu mir empfindet, der bringt alle seine Gedanken zu mir. Er hält innige Zwiesprache mit mir, wo er allein ist. Er wird keine Umgebung dafür brauchen, die ihn weit eher von seinen innigen Gedanken zu mir zurückhält. Wer unwissend ist, der handelt auch entsprechend, und er ist dann auch zu entschuldigen durch seine Unkenntnis. Wer aber im Besitz der Wahrheit ist, wer es weiß, wie wertlos vor mir äußere Handlungen und Gebräuche sind, besonders wenn sie dazu dienen, die Menschen in ihrem Denken irre zu leiten, der wird auch bemüht sein, sich davon frei zu machen. Er wird alles Innere erleben und alle Erkenntnis auswerten als Wirken in Liebe. Und immer inniger wird die Bindung mit mir, die jedoch nur im Herzen hergestellt werden kann. Ich selbst habe wohl auf Erden meine Kirche gegründet, die auf dem Fels des Glaubens errichtet ist. Aber ich habe keine Organisationen gegründet, was schon allein daraus hervorgeht, dass sie nach außen erkenntlich sind und sich mehr außen durchsetzen, den inneren Menschen aber unberührt lassen können, wenn dieser nicht ernstlich mich und die Wahrheit anstrebt. Nur mein Wort allein soll der Inhalt einer Gemeinschaft sein, und aus meinem Wort heraus sollen die Menschen die Liebegebote erfüllen, durch die Liebe zu einem lebendigen Glauben gelangen und dadurch also zur innigsten Bindung mit mir. Dann sind sie Mitglieder der Kirche, die ich selbst auf Erden gegründet habe. Ich versuche nun allen Menschen die Wahrheit zuzuführen. Wenige aber nehmen sie an. Doch wer sie annimmt, der gelangt auch bald zu einem tiefen Wissen, und aus diesem Wissen nun soll er seine Konsequenzen ziehen. Denn niemand kann zweien Herren dienen. Wenn nun aber ein Werk aufgebaut ist, das zu diesem Wissen gegensätzlich steht, dann ist dieses Werk auch offensichtlich durch Einwirken meines Gegners entstanden, was jeder äußerliche Vorgang beweiset, der dazu geeignet ist, eine völlig falsche Vorstellung von meinem eigentlichen Willen zu geben. Und dann muss auch der nun wissend gewordene Mensch sich lösen von den Werken meines Gegners. Wer die von mir ihm zugeleitete Wahrheit nicht annehmen kann, aufgrund seiner eigenen Lieblosigkeit oder seines geringen Reifegrades, der wird verständlicherweise auch seinen Irrtum nicht hingeben wollen. Für den Wissenden aber ist der Irrtum erkennbar und er bleibt Irrtum, also Wirken des Gegners. Er kommt dann nur noch den weltlichen Anforderungen nach, es ist dies aber dann kein Gottesdienst, es ist dies eine rein weltliche Angelegenheit, eine Rücksichtnahme auf die Mitmenschen, die jedoch auch der Wahrheit zugeführt, nicht aber in ihrem Unglauben gestärkt werden sollten. Wohl ist es schwer, gegen eine Tradition vorzugehen, und es wird auch nicht mehr gelingen, und nur wenige werden sich freimachen, weil ihr Wahrheitsverlangen ungewöhnlich stark ist. Ich selbst aber kann keine Kompromisse machen. Ich kann euch nur klaren Aufschluss geben über Irrtum und Wahrheit. Und ihr selbst müsstet euch dann entscheiden und euren Entscheid dann unter Beweis stellen. Bedenket immer, dass es ein ungewöhnliches Gnadengeschenk ist, euch in die reine Wahrheit einzuführen, dass wohl ein jeder Mensch sich dieses Gnadengeschenkes bedienen kann, dass es aber wiederum ein großer Liebesakt meinerseits ist, wenn mein Geist so laut in einem Menschen spricht, dass er zum Erkennen kommt, dass ich seinem Wahrheitswillen entsprechend ihm auch die Wahrheit zugehen lassen kann. Und dieses Gnadengeschenk soll auch ausgewertet werden, indem nun der Mensch die Wahrheit annimmt und vertritt, auch jenen gegenüber, die noch gebunden sind an traditionelle oder organisatorische Vorschriften. Erst wer frei ist davon, der ist auch frei von meinem Gegner. Ansonsten immer noch die Gefahr besteht, dass der Gegner ihn zurückzugewinnen sucht, dass er seinen Willen schwächt, wenngleich ich keinen Menschen mehr aufgebe, der einmal sich mir ergeben hat. Denn ich überlasse keinen Menschen mehr meinem Gegner, der sich einmal ernstlich für mich entschieden hat. Amen.